der Diener des schönen Herrn hat zwei und heiße Tum-Tum. Mein Herr ist sehr verliebter Artung und ich bekomme immer die Schläge, wenn es schlecht ausgeht. Da hat sich nun in den Kopf gesetzt, meine Frau des Kaisers, den Krishna segne, habe ihm heute Morgen von ihrem Fenster aus ein gewisses Zeichen gemacht. Und ich soll sie nun holen. Da drüben ist der Frauenpalast. Wenn ich nur wüsste, welche von den vier Frauen es ist. Aber wenn das Zeichen das Rechte war, wird sie mich es schon merken lassen, wenn ich den verabredeten Schrei des Bühling-Vogels nachmache. Da wird sie die Strickleiter an den Faden hinaufziehen und heruntersteigen in meine Arme. Ach ja, aber sie wird nicht drin bleiben. Wege zum Hause des Herrn zur Weise. Was wollt ihr denn da? Der hat heute Nacht schon was zu tun. Wir sollen da tanzen. Ach ja, das sollt ihr wahrhaftig. Wartet nur da eine kleine Zeit und ich führe euch hin, meine Kinder. Seid ihr auch gut parfümiert. Dass meine Nase vor uns zu dick macht. Mit der Nase wollte ich bei euch wahrhaftig auch nichts zu tun haben. Wartet ein Weilchen, ich muss noch wen holen und dann geht's lustig miteinander zum Herrn Zartbein. Die Nacht ist so süß vom Morgen und ich bin gar nicht in Laune zu tanzen. Es wäre schön, und dann ein kaltes Bett zur Nacht hat mir dies Leben zugebracht. Solang ich an dem Leben trag. Guten Abend, liebe Freundinnen in der Not. Seid gut mit einem Armen und schenkt mir euer Lächeln, wenn auch sonst nichts. Weiß er uns das Haus des Herrn Zartbein, so soll es sein Schade nicht sein. Wir sollen da tanzen, heut Nacht und ist ein Fest. Du tanzt mir ein bisschen, dass ich meine Knochen wärme. Tanzen wir dich mit unseren schönen Beinen. Tanzt ihr für mich, so übt ihr euch wie einen anderen Tanz, der euch nicht erspart ist. Ich weiß ein Haus, da ist ein ewiges Fest, liebe Freundinnen. Ihr werdet davon tanzen, nicht müd, so viel ihr auch tanzt. Was will das für uns? Was ist das für ein Haus? Das Grab, liebe Freundinnen. Wer ausgefroht, bald alle froh, die Götter froh und Menschen. ist ein schlechter Platz, wo solche Sachen gesagt werden. Thank you. soll man sagen, dass mein Herr an seinem Diener nicht ein Juwel von einem Diener hat? Da ich nicht wusste, welches Rad ihr meinte, und da kaum, dass ich die eine heruntergeholt hatte, auch schon die andere ihr Füßchen auf die erste Sprosse setzte, so habe ich ihm nun alle vier gebracht. Er wird schon die Rechte herausfinden, wenn er alle nach der Reihe durchnimmt. Aber wenn die Geschichte offenbar wird, beim Rat, das ist kein Spaß für mich. Es war ja ganz lustig vorhin, wie sie so niedlich in der Luft schwebten. Aber war vorher das Hinsehen, so kommt jetzt das Nachsehen. Und das habe ich. Am besten ich ziehe mich auf der Stelle nach einem anderen Herrn um, nach einem soliden alten Herrn, der nichts mehr mit der Liebe zu tun hat, weil sie nicht mehr mit ihm zu tun haben kann. Schau, da fliegt ein Kolossarvogel. Das bedeutet Glück in Unternehmung. Und was kommt denn da gegangen oder vielmehr geschwankt wie eine vollgeladene Frau? Er ist so betrunken, dass er sich nicht selber vorstellen kann. Warum du bist für ihn? Das ist der kaiserliche Feldgeneral, dies war ihn, Besieger in zahllosen Schlachten, der größte immerhin dran. Nationalgeschichte, ein Maul auf Reiser wie kein Zweiter. Der wird mein neuer Herr. Doch du hörst mich. Gebt mir schnell euer Schwert durchlaucht, damit ich das schreckliche Tier abstecke und uns das Leben rette. Rette mich zur Hilfe, wo bist du denn? Wart, wart, du Fee! Rass, rass, Sasai, Sasai Chang! Willst du gleich diesen guten, tapferen Herrn in Ruhe lassen? Oh, es beißt mich in das Hinterteil! General. Es war ein schweres Stück Arbeit. Du hast mir das Leben gerettet. Wie heißt du? Tum Tum nennt sich der Letzte eurer Sklaven. Nicht dieses, nein, mein Schwerträger sollst du sein, Tum Tum. Morgen mir darüber jetzt, bring mich zum Bett. Der Kampf mit dem Schnuschi hat mich müde gemacht. Vorsichtig, vorsichtig. Aha, mit einem Schlag habt ihr's niedergestreckt. Keinem ist das zu tun bekommen mit dem Lob eurer Tapferkeit. Thank you. Hauptstadt keinen Mann mehr. Wir haben schon Zuzug aus den entferntesten Gegenden des Reiches. Die kaiserlichen Damen haben einen gesegneten Appetit. Und die kaiserliche Majestät hat viel Arbeit. Wie die kaiserlichen Damen. Die des Nachts. Die Majestät bei Tage. Zeremonienmeister der kaiserlichen Majestät Montabea. Hassan, Hassan, Montabea. Hassan, Hassan, Reveille. Guten Tag, meine Herren. So soll ich. Erzählen Sie den Hergang. Ich bin Sosoli, der Bruderheim noch des kaiserlichen Frauenpalastes, als ich heute Morgen nachsehen ging, wie den Damen die Nacht bekommen ist, fand ich wie immer die Betten leer, alle vier Betten leer, so leer, dass sie nicht einmal warm waren, wovon sich meine Hand überzeugte. Ich wollte gerade vor Schrecken erstarren, als mich ohne die Fenster die vier kaiserlichen Damen rufen. Ich möchte ihnen doch helfen, hineinzukommen. Sie sei ein wenig spaziert, sagten sie, aber ein Bettler, der sich mit der Morgenwache unterhielt, sagte aus, dass ein Bursche des Nachts die Damen heruntergeholt und zu seinem Herrn geführt habe, wo sie die Nacht verbrachten. Dieser Bursche steht hier und heißt Pompey. Was hast du zu sagen? Nichts, o Herr, indem es sich wirklich ganz genau so verhält. Ich brachte die majestätischen Damen zu meinem Herrn, der es mir befohlen hat. Ein Diener muss gehorchen. Wo ist dein Herr? Augenblicks wird er wohl nach dort sein, wohin ich ihn selber gebracht habe. Im Bett! Und wer ist er? Er ist ein sehr würdiger und guter und ein x-angesehener Herr, Herr. Ein Herr, wie es gewiss keinen zweiten Herrn gibt, sowohl was den Mut wie auch die Staatlichkeit anbetrifft. Sein Name sagst du nicht, so wird bei dir die Strafe vollzogen. Bei Krishna, da wäre ich vom Regen in den Wolkenbruch geraten. Ich sag es, ja wahrhaftig, ich sag es, mein Herr ist der seltene Rat, Kiswain. Kiswain! Ein Herold soll den durchlauchtigsten General fragen, ob dieser Tonton sein Diener ist. Mir ist Kiswain. Hin und Reue, da er sie verriet. Wohin nun er und echte Art? Die Majestät verkündet das Urteil. Das Übliche. Wird den guten Herrn nicht freuen. Diese Operationen sind höchst unbeliebt, besonders von den Frauen. Die sehen das gar nicht gern, wenn man von Sehen sprechen kann, wo das Eigentümliche gerade ist, dass man nicht sieht. Urteil vollzogen. Meine Kunst ist blamiert. Mein Messer entweiht. Meine Ehre befleckt. Mein Ruf gelöscht hat. Das Urteil ist vollstreckt. Es war nicht mehr nötig. Yeah. das junge Blatt des Weinerbaumes, schönste unter Schönen bist. Und Aufruhr in mein Herz gebracht.